So singen sie vor Gottes Thron. Das geht auf meinen lieben Sohn. Ich spür, zu dieser nächtigen Stund ist seine Seele worden gesund. Er ist versöhnet, Gott dem Herrn. Des sterbe ich freudiglich und gern. Erhört ist meine große Bitte und weiß, dass ich einmal hintritt vor Gottes meines Schöpfers Thron und find dort meinen lieben Sohn. Bald lässt es deine Dienerin in deinen Frieden fahren hin. Amen. Wollt ihr nicht kommen, Frau? Die Zeit vergeht. Wird schon. Jedermann, so sei Gott mit dir. Wie ich dich nun in deines Erlösers Hand befehl, so sei deine Rechenschaft ohn Fehl. Jedermann, ich bin's, deine Freundin. Ich segne dich in meinem Sinn. Du hast mich geschaffen von Schmerzen frei. Nun gehe ich mit dir, wohin es auch sei. Es ist an dem. Nun geh hinein, von deinen Sünden wasch dich rein. Halt! Jedermann! Halt! Aufhalten! Jedermann! Aufhalten! Hey! Siehe her, Bettel! Ich komm dich holen! Bin voll schnell! Hey! Jedermann! Er ist hinein! Muss taub auf beiden Ohren sein! Was geht denn in dieses Haus? Da hol ihn dieser und jener heraus. Ich wart derweil in deiner Tür, fassen unter meines Mädchen Tür. Kann sein, er lässt mich warten lang. Mag er. Ist mir wie die Krank, ist mir verfallen mit Haut und Haar und Schiffer, wie lang schon keiner war. Halt da! Muss hier vorbei! Hier ist kein Weg für deinesgleichen. Ein zentisch weiblich kann ausweichen. Hier ist kein Weg für dich. Ich hab zu warten dort an der Tür in Amtsgeschäften, damit ich einen, der dort herauskommt, dann mit mir eines gewissen Weges führe. Ich führe Zwiesprach nicht mit dir. Ich auch nicht, geh halt da vorbei. Hier ist kein Weg für dich. Geschrei, Gespiel, Belästigung. Kein Weg. Kein Weg, kein Weg. Ich gehe kein Weg, kein Boden, nichts, worauf mein Fuß mag stehen, hüpfen, springen. Nein, hier wird sogleich ein Weg mir sein. Willst du es mit deinen Fäusten richten und stören unser fromm Gebet? Sieh, wer zu unserer Hilfe dasteht. Sind die Gesellen auch im Spiel und wissen Besseres nicht zu schaffen, als hier zu lümmeln und zu gaffen, zu Abend spät bis morgens früh, wenn andere Leute mit saurer Mühe nachgehen ihren Amtsgeschäften.